1. Geliebt, schenkt nicht jedem Geist blinds Vertrauen, sondern prüft sorgfältig, ob dies Geister von Gott stammen, die bereits zahlreich falsch Propheten in die Welt hinausgegangen sind. 2. Den Geist Gottes erkennter und folgendem Merkmal, jeder Geist, der sich öffentlich dazu bekennt, dass Jesus Christus als Mensch in die Welt gekommen ist, stammt zwei Fellows von Gott. 3. Im Gegensatz dazu ist jeder Geist, der sich nicht zu Jesus bekennt, nicht gottlichen Ursprungs, sondern repräsentiert das Wesen des Antichrists, von dessen Kommen gehort hat und der bereits jetzt in der Welt präsent ist. 4. Jedoch gehort zu Gott, mein Kinder, und hat dies falschen Lehrer bereits überwunden, weil die Kraft, die in euch wirkt, weit als mächtiger ist als der Einfluss, der die Welt beherrscht. 5. Dies Menschen gehören der Welten, weshalb reden von weltlichen Maßstaben geprägt sind und sie bei der Welt auf Breitzustimmung stossen. 6. Wir hingen stammen von Gott, wer Gott wirklich erkennt, schenkt uns Gehor, waren dergenige, der nicht von Gott ist, unsere Botschaft blent, waren wir den Geist der Wahrheit vom Geist des Items unterscheiden. 7. Lieb Freund, wir sollten einander lieben, die Liebe ren Ursprung in Gott hat und jeder, der lehrt, von Gott geboren wird und in Wahrheit erkennt. 8. Wer jedoch kein Lieb seht, hat Gott niemals erkennt, denn das Wesen Gottes ist die Liebe selbst. 9. Die Liebe Gottes wird unter uns dadurch sichtbar, dass seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch dessen Vermittlung das Ewige Leben empfangen können. 10. Das Wesen dieser Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott zu uns geliebt haben, sondern dass uns liebter und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden sandt. 11. Die Gott uns auf dies Weise sein Liebe erwiesen hat, sind auch wir dazu verpflichtet, einander im IT derselben Sühnegang zu begegnen. 12. Obwohl noch nie ein Mensch Gott unmittelbar geschau hat, bleibt in uns gegenwärtig, wenn wir einander lieben, wodurch sein Liebe in uns erwollendung findet. 13. Das wir beständig in Gott bleiben und in uns wirkt, erkennen wir darin, dass uns einen Anteil an seinem eigenen Geist geschenkt hat. 14. Wir haben dies persönlich miterlebt und besuchen nun offiziell, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt ausgesandt hat. 15. Wenn jemand öffentlich bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, bleibt Gott mit dieser Person verbunden und sie bleibt ihrerseits in Gott. 16. Wir haben die Liebe, die Gott für uns empfindet, erkannt und unser Vertrauen geschenkt, die Gott lieb ist, bleibt jeder, der in der Liebe lebt, in Gott und Gott in ihm. 17. Die Liebe regt in unser Seele darin, dass wir dem Tag des Gerichts mit zu versichten gegensehen können, weil wir in dieser Welt bereit so leben, wie Christus ist. 18. In der Liebe existiert kein Furcht, viel mehr Vertrieb die Volkamin Liebe geht Angst, die Furcht immer mit der Erwartung von Straf verbunden ist, wer sich also furchtet, ist in der Liebe noch nicht zur Wollendung gelangt. 19. Unsere Fähigkeit zu lieben grundet allein darauf, dass uns zu sein Liebe geschenkt hat. 20. Sollte jemand behaupten, Gott zu lieben, waren du gleichzeitig seinen Bruder hast, so ist of ein Lügner, denn wer seinen sichtbaren Bruder nicht lehrt, kann den unsichtbaren Gott unmöglich lieben. 21. Dieses Gebot haben wir unmittelbar von ihm empfangen, wer Gott lehrt, ist dazu aufgerufen, auch seinen Bruder aufrichtig zu lieben.